Noch. Jetzt läuft schon. Willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Mein Name ist Max und ich bin heute nicht allein. Bei mir ist auch noch der Steffen. Ja, hallo. Unser heutiges Thema ist Grant Morrisons Mega-Comic-Event Multiversity. Was ich gar nicht so gut fand, weil da Batman so doof dargestellt wurde. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Fangen wir erstmal an mit dem Feedback. Siehst du, Max, hab ich doch gesagt, es gibt Paralleluniversen. Ich meine ja auch nur, dass die sehr schwer zu erreichen sind. Die Motherbox, die du gebaut hast, hat auf jeden Fall keinen besonders vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Sag nichts gegen meine Motherbox. Und außerdem ist Batman doof. Ist er nicht. Doch, und Geoff Johns ist der beste Comic-Autor unserer Zeit. Das nimmst du zurück. Egal, guck dich doch mal um. Das sieht aus wie meine Wohnung. Ja, nur aufgeräumt. Hey, Moment mal, das ist meine Wohnung. Sieh, da gehen sie schon los. Die kleinen, aber feinen Unterschiede. Guck mal, Max, das sind die Alternativversionen von uns. Du merkst aber auch alles. Allerdings sind die beiden im Vergleich zu uns abstoßend hässlich. Jetzt hast du dich aber selber beleidigt. Du siehst doch aus wie ich. Also ich fühle mich doch ganz gut aussehend. Endlich mal einer mit Geschmack. So langsam gefällt mir dieses Universum. Und da ich es entdeckt habe, benenne ich es als Nerde 2. Wieso sind wir Nerde 2? Ihr seid doch zu uns gekommen. Weil ich das sage und ich bin der Chef von Nerd Nerd Nerd. Eigentlich bin ich das hier. Und mir reicht's jetzt. Entweder ihr packt jetzt eure Sachen und geht oder ihr packt eure Sachen und fahrt. Zwing mich doch! Steffen, jetzt helf mir doch mal! Ja, aber Batman! Guck mal, wie blöd die sind. Wie nennst du hier blöd? Immerhin haben wir einen guten Comic-Geschmack. Na, lass mich los! Der Himmel ist Blutungen! Nimbus hast du! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, als unsere beiden Alternativversionen uns berührt haben, wurde ein Paradoxon ausgelöst. Und da Nerde 2 instabiler ist als Nerde 1, sind wir als Einzige übrig geblieben. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja und? Comicbook-Logic. Hauptsache wir leben noch. Auch wieder wahr. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie wir da nach Hause kommen sollen? Ach, eigentlich können wir doch gleich hier bleiben. Ist doch nett hier. Und die haben die Sendung schon vorbereitet. Wir können direkt einsteigen. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!